Trachten geh. Dort mir mein Herz vom Worten nimmer weh, jo, weil mein Schatz ist Sennerin. Dich freut sie narrisch, wann ich wieder komm. Drum geh ich gern zum Fensterlauf, weil da macht gleich mein Schatz sein Fensterlauf. Dann liegen wir zwar im Hof am Stroh, sündenfrei ist ja die Alm sowieso. Holladrie, holladrio, sündenfrei ist Alm sowieso. Holladrie, holladrio, das macht uns alle zwar besonders froh. Holladrie, holladrio, sündenfrei ist Alm sowieso. Holladrie, holladrio, das macht uns alle zwar besonders froh. Und ihre Augen leuchten wie zwei Sterne, wenn ich an Jodler auf besing. Weil's was, dass ich am Weg zu ihr bin. Steirische Ulm, steirische Ulm, jo, das ist schön, da hat's dir gefallen. Steirische Ulm, Birnauer Ulm,